Hallo, liebe Studenten! Bei diesem Kurs lernt ihr nicht Schreiben oder Lesen der deutschen Sprache, sondern ausschließlich diese zu sprechen und zu verstehen. Ihr sollt den Text so oft wie möglich hören und gut aufpassen, damit ihr den ganzen Text auch sicher versteht. Jetzt sind wir beim ersten Kapitel. Ein Pilot muss mitten in der Wüste notlanden. Plötzlich hört er eine kristallklare, zarte Stimme. Eine kristallklare Stimme erinnert uns an helles Klingen. Wenn wir mit Gläsern anstoßen, hören wir Glöckchen klingen. Eine zarte Stimme klingt sehr fein, weich, leise und zauberhaft. Plötzlich hört er eine kristallklare, zarte Stimme. Wer hört plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme? Der Pilot. Der Pilot hört plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme. Er hört plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme. Hört der Pilot plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme? Ja, der Pilot hört plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme. Hört der Pilot plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme? Oder hört seine Mutter plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme? Der Pilot hört plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme. Seine Mutter hört keine Stimme. Sie hört keine kristallklare, zarte Stimme. Was hört der Pilot plötzlich? Der Pilot hört plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme. Er hört plötzlich diese kristallklare, zarte Stimme. Hört der Pilot plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme oder eine laute Stimme? Der Pilot hört keine laute Stimme. Die Stimme, die er hört, ist zart und kristallklar. Wann hört der Pilot eine kristallklare, zarte Stimme? Plötzlich. Der Pilot hört plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme. Hört der Pilot plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme? Ja, plötzlich hört der Pilot eine kristallklare, zarte Stimme. Wie ist die Stimme? Kristallklar und zart. Die Stimme ist kristallklar und zart. Ist es eine laute Stimme? Nein, es ist keine laute Stimme. Die Stimme ist kristallklar und zart. Ist es eine leise Stimme? Ja, es ist eine leise Stimme. Es ist keine laute Stimme. Wie ist die Stimme? Die Stimme ist kristallklar und zart. Sie ist leise. Wann hört der Pilot plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme? Nach der Notlandung. Er hört plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme nach der Notlandung. Hört der Pilot plötzlich einen Lärm? Nein, der Pilot hört keinen Lärm. Er hört plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme. Der Pilot hört plötzlich eine kristallklare, zarte Stimme. Wessen Stimme ist es? Du sollst die Fragen immer wieder hören. Mache nach jeder Frage eine Pause und antworte rasch. 2-3 Wörter genügen als Antwort. Antworte immer laut. Es macht nichts, wenn du anfangs nicht antworten kannst oder eine falsche Antwort gibst. Deine Antworten werden immer schneller und besser werden. Denke nicht an Grammatik, rede einfach so, wie du fühlst.